Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Heute sag ich, es war einmal märchenvoll, Angst und Qual. Elfenprinz und gute Feen waren für uns nicht vorgesehen. Halt mich, hast du oft gesagt. Wie hab ich dich dann gefragt? Liebe hat total versagt in Amsterdam. War klar, dass ich dich nicht halten kann. Liebe hat sich den Starken gewählt. Verloren, wenn man zu den Schwächeren zählt. Bleib doch, hab ich noch gesagt. Wie hast du mich dann gefragt? Liebe hat total versagt in Amsterdam.